olmuş. Während ihrer Fahrt dorthin überlegten sich die drei Detektive einen Vorwand, unter dem sie im Kindergarten weitere Informationen sammeln konnten. Sie einigten sich auf den Klassiker. Polizei vor! Hallo, dieser Brief ist... Klar, wir haben die Äpfel ja auch gegessen. Ja, dann los, gehen wir. Ja, los. Bauer Green stand in seinem Garten unter einem Apfelbaum. Mit beiden Händen hielt er einen langen Holzstiel mit eisernen Zacken und einem Netz am Ende. Damit versuchte er recht